Schloss ist fertig. Doch noch eines fehlt. Der Sommer kommt und oben ist kein Schattengang. Zeit eines Monats sollt ihr mir einen pflanzen, sollt 100 ausgewachsene Buchen nehmen aus dem Müllwerk, auf Ästen und Wurzeln. Und wenn eine einzige Buche fehlt, so büßt ihr es mir mit Gut und Blut. Ihr habt vor. Ha ha. We'll be right back. We'll be right back. Come on. We'll be right back.

Oh,